heiße Suadi Tahiri und bin am 19.01.93 in Albanien geboren. Meine Eltern kommen aus Albanien. Me vacerab rom, tai deutsch, tai glamno an morgivoto kai tesiciab. Ich spreche rom und deutsch. Besonders wichtig in meinem Leben ist, dass ich viel lerne. Impiccheranno Jordi con un accordo d'oro, un privilegio raro, un posticello nel parco del re. Mocer, mocer, potenza, but amadenza, piragia, amadenza, musik, tashunab, Deutschland. Heimat, eine Wohnung, viele Freunde, Spaß haben, mit Mädchen Musik hören, Deutschland. In meinem Koffer sind Pferde, weil ich in mein Land oft geritten habe. Die Tschölle, du machst für Plechal, ich suche hier in Jume, Pere, jetzt ran, du ziehst Kakova, die Sela, ich bin die Kala, Schamikala, Machatschkala, Machatschkala, это город, туда идет маршрутка, туда-сюда, нам. Сюда-сюда обратно, моя горь, сегодня за окном пошел снег, да, это очень круто, ага.